Hervorragend. Ja, dann hat man schon mal so ein ganzes Festival aufgebaut und dann geht es später los wegen einer Packung Batterien. Aber in dem Sinne, herzlich willkommen auf dem Kantine-Festival 2024 zur Kantine-Zone, Analyse und Kritik der DDR. Wir sind nun schon ein bisschen spät dran. Ich versuche das in aller Kürze, was zu der Vergangenheit des Festivals zu sagen. Tatsächlich ist es 2018 als Schnapsidee, hat es begonnen, als unter Freunden im Freundeskreis, und heute, 7 Jahre später, gibt es die Kantine immer noch und das Festival wird immer größer, auch das Team wird immer größer und wir stellen uns bestimmte Fragen jedes Jahr neu. Wie zugänglich soll der Inhalt sein? Was müssen wir noch oder wollen wir noch alles an dem Gelände verbessern und verändern? Und natürlich das Programm, das ihr alle in euren Programmheften findet, die ihr hoffentlich am Einlass bekommen habt. Wenn nicht, könnt ihr euch da noch eins abholen. Genau, das vielleicht nur noch kurz dazu. Die erste Kantine war die Kantine Marx und daraufhin dann Kantine Luxemburg, Benjamin, Kantine zu feministischen Utopien, und dann Kantine Gramsci, danach Kantine Sabot, die Geschichte und die Theorie des Anarchismus und eben dieses Jahr die DDR. Falls euch die vergangenen Kantinen interessieren, findet ihr die alle auf der Webseite, beziehungsweise viel davon bei den Audiodateien und könnt euch die einzelnen Vorträge nachhören oder auch auf dem Büchertisch dort hinten findet ihr auch die Publikationen, bei denen einzelne Beiträge der vergangenen Kantinen abgedruckt wurden. Wir machen das einfach so. Jetzt dieses Jahr Kantinezone. Es gab schon Leute, die uns die Frage gestellt haben, warum wir uns jetzt gerade mit der DDR beschäftigen, wenn jetzt gerade irgendwie überall der Faschismus auf dem Vormarsch ist. Und es war tatsächlich auch eine Überlegung, über Faschismustheorien zu sprechen, als wir im Herbst zusammengesessen haben und überlegt haben, welches Thema die Kantine dieses Jahr haben sollte. Am Ende haben wir uns dann aber doch für Kantine Zone entschieden, um uns mit der DDR zu beschäftigen, weil das doch auch ein Phänomen ist, was an vielen Stellen zu beobachten ist, dass gerade so rote Gruppen auch in ostdeutschen Städten vermehrt wieder auftreten, auch auch sehr, sehr sichtbar in der Szene agieren und außerhalb. Und auf der einen, die oft sehr, ein sehr verklärtes Bild oder verkürztes Bild auch von der DDR vertreten. Und auf der anderen Seite ist es gerade auch, ne, wenn irgendwie gerade wieder über den Aufstieg der AfD geredet wird, auch so ein Ding, wo auch das Reden über den Osten häufig so ein, ja, die da drüben, die haben ja alle nie gelernt, wie die Demokratie richtig funktioniert und die machen uns jetzt unsere schöne deutsche Demokratie kaputt, weil das sind ja die Einzigen, die das nicht hinkriegen. Genau, und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, da würden wir gerne einen differenzierteren Blick darauf werfen, was für Erfahrungen wurden gemacht mit dem real existierenden Sozialismus hierzulande und was bleibt davon, was tun wir damit? Genau, deswegen erwarten euch da jetzt hier viele spannende Dinge. Genau, wir haben im letzten Jahr noch so eine kleine Nebenreihe gemacht, von der, die so eine Brücke schlägt, von der Kantine Sabot auch zur Kantine Zone und auch zwei, und da haben wir einmal haben wir uns nochmal mit einem Wochenendseminar schon nochmal mit Isaac Steinberg beschäftigt, der letztes Jahr zur Kantine Thema war, und wir haben noch was zur ArbeiterInnen-Selbstverwaltung in Jugoslawien gemacht und zwei Veranstaltungen stehen auch noch aus. Es wird Anfang Oktober noch einen Vortrag zur Rätedemokratie geben und Anfang November noch ein Wochenendseminar zur Planwirtschaft. Dazu könnt ihr auch gerne auf unserer Webseite gucken unter Termine, wenn euch das interessant klingt, und da dann gern auch teilnehmen. Genau, erstmal vielleicht so viel dazu. Und dann würde ich in Eile noch kurz sagen, also tobt euch auch auf dem Gelände aus. Wir haben einen Pool aufgebaut. Es gibt auch eine Kinderecke, falls ihr noch Kinder mitbringen wollt. Da hinten seht ihr den Büchertisch, die könnt ihr am Einlass zahlen. Genau, schaut euch den gern an. Einzelne Referentinnen haben auch ihre Bücher mitgebracht. Draußen, dort hinten in der Ecke, befindet sich die Campingdusche für alle, die zelten oder auch in der Bernie schlafen. Dann wäre nur noch ein kleiner Hinweis, darum zu bitten, dass die Dixie-Toiletten nur nachts genutzt werden, beziehungsweise wenn es keine andere Option gibt. Und in dem Sinne, mit der verkürzten Eröffnung, will ich euch darauf aufmerksam machen, am Donnerstag 16.30 Uhr haben wir nochmal einen Slot, in dem wir uns nochmal intensiver vorstellen, unser Team und auch das Festival, und da eben nochmal darüber reden können, wie weiter mit der Kantine. Wir sind von Anfang an ein ehrenamtliches Team und hatten dieses Jahr auch die ersten Probleme, die ganzen Förderungen zu bekommen, und bitten deshalb eben auch, also es nicht nur als spendenbasiertes Festival zu begreifen, sondern wenn es die Gelegenheit gibt und ihr auch ein paar Euros zu viel habt, auch gerne was zu spenden. Es gibt überall verschiedene Möglichkeiten dafür, per PayPal und Bar. Das könnt ihr jeweils an der Bar oder am Einlass, beziehungsweise an einzelnen Gläsern, die dann an der Frühstücksstation oder abends beim Abendessen stehen. Und in dem Sinne will ich ganz herzlich auch den beteiligten Gruppen danken. Wir sind nicht alleine, und das Festival wird erst dadurch ermöglicht, dass es eine Vielzahl an Gruppen gibt, die darin mitwirkt. Und in dem Sinne ganz herzlich der Kochcrew, die das Frühstück und das Abendessen jeden Tag vorbereitet. Der Cafete, die euch zwischendrin von 15 bis 19 Uhr mit Kaffee und sehr, sehr guten Waffeln versorgen wird. Den B-Hof, von dem wir heute noch die Zapfanlage holen. Die Bernie, das Hausprojekt gegenüber, in dem sozusagen die Gäste schlafen, aber auch auf dem Zeltplatz nebenan. Und darin befindet sich auch die Plusbar, die ihr jeden Abend aufsuchen könnt und die ab um 9 ein Programm für euch vorbereitet hat. Dazu kommt dann noch das Treibhaus Döbeln, das hier ab Donnerstag Siebdruck draußen anbieten wird, wo ihr auch viele Motive der vergangenen Kantinen findet. Und allen voran, das werdet ihr an den Schichtplänen vielleicht schon gemerkt haben, falls ihr noch nicht in der Helferinnengruppe seid, findet ihr die Links bisher auch jeweils an der Bar oder am Einlass. Denn wir danken auch den ganzen vielen Helfenden, ohne die würden wir das nicht schaffen. Es sind einfach so viele Aufgaben, dass wir eben ohne eure Hilfe das auch nicht alleine stemmen könnten. Und dann noch einen ganz herzlichen Dank an unsere Techniker, Krachmann und Mörchen, die die ganze Woche sich hier um alles kümmern werden. In dem Sinne, vielen Dank und eine schöne Woche euch. Jetzt bin ich zu hören, hoffe ich. Okay, sehr gut. Genau, dann starten wir direkt mit dem ersten Vortrag, der den Titel trägt Zwischen Anbetung und Verachtung, ein kurzes Sightseeing durch linke Sichtweisen des real existierenden Sozialismus. Wir haben uns überlegt, dass wir, bevor wir in die eigentliche inhaltliche Auseinandersetzung starten mit der Geschichte der DDR, dass wir so ein bisschen abstecken wollen, was unsere eigene Perspektive auf die DDR ist und von welchen Perspektiven wir uns vielleicht auch so ein bisschen abgrenzen wollen und eben auch die Frage zu stellen, welche Funktion hat diese Auseinandersetzung mit einem zunächst einmal historischen Gegenstand eigentlich für uns heute politisch. Also das ist eine Frage, auf die wir im Laufe der Woche immer wieder zurückkommen wollen und die insbesondere am Samstag dann auch nochmal eine Rolle spielen wird, wenn es dann eben konkret auch um politische Auseinandersetzung um die DDR heute geht. Und um jetzt so einen kleinen Einstieg in dieses Thema zu machen, haben wir Rüdiger Matz eingeladen, Er ist Historiker und Politikwissenschaftler und veröffentlicht immer mal wieder auch Texte über den real existierenden Sozialismus. Und es hat sich im Vorfeld in so Gesprächen herausgestellt, dass wir eben mit ihm auch eine Perspektive teilen auf Auseinandersetzungen in der Linken, wie sie gerade mit der DDR und mit dem Realsozialismus stattfinden und auch vielleicht eine Kritik an diesen Auseinandersetzungen. Und es wird jetzt in dem Vortrag auch darum gehen, so zwei Pole sozusagen aufzumachen in der Auseinandersetzung, nämlich die eine, die sich sehr affirmativ eben auf den real existierenden Sozialismus bezieht und daraus auch so eine vermeintliche politische Stärke zu gewinnen versucht, in einer Situation, in der die Linke ja eigentlich sehr schwach ist. Und auf der anderen Seite eben so eine Sichtweise darauf, die sich sehr stark davon abgrenzt, also wo es irgendwie fast schon wie so moralisch gut ist, den Realsozialismus zu verwerfen und sich möglichst weit davon abzugrenzen. Und Rüdiger Matz wird eben zwischen diesen beiden Polen diskutieren, wie vielleicht eine differenziertere Bezugnahme darauf aussehen könnte. Ich bin sehr gespannt auf den Vortrag und übergebe dir das Wort. So, ich könnte dann langsam anfangen, wenn es keine Störgeräusche mehr gibt im Hintergrund. Muss ich noch was anstellen? Hört ihr mich denn schon? Sehr schön. Ja, eine wichtige Lehre aus der Geschichte des Realsozialismus ist, dass Improvisation wichtiger ist als Konzepte, aber dazu komme ich später noch ausführlicher. Mal gucken, vielleicht geht das so auch noch. Dann sehe ich noch was anderes als das schwarze Mikro. So, ja, vielen Dank auch an die VeranstalterInnen, dass ich hier den Einleitungsvortrag halten darf. Ich habe mich gefragt, was denn wohl für ein Vortrag, der in das ganze Festival hier einführt, der richtige Beginn ist. Und habe gedacht, ich fange am besten mit einer Frage an. Woran ist eigentlich das Römische Weltreich untergegangen? Es gab einen britischen Historiker, Edward Gibbon, das war ein Aufklärer, der hat Ende des 18. Jahrhunderts ein sechsbändiges Werk über diese Frage geschrieben. Das war eins im England des 19. Jahrhunderts und auch noch des frühen 20. eines der meistgelesenen Geschichtswerke überhaupt, wenn nicht sogar das am meisten gelesene. Der Gibbons sagt, es ging eigentlich bergab, seit dieser langen Friedenszeit, ihr müsst keine vertiefte Kenntnis über römische Geschichte haben für das, was ich jetzt sage. Es ging schon bergab in dieser langen Friedenszeit im 2. Jahrhundert. Warum? Es wurden keine Kriege mehr geführt, soldatische Tugenden wurden vernachlässigt, dann kam noch der verheerende Einfluss des Christentums dazu und wenige hundert Jahre später war die ganze Sache vorbei. Aus diesem Kontext kommt übrigens auch der Topos der spätrömischen Dekadenz, der dann Einzug gehalten hat, sogar in Parteitagsreden bei FDP und CDU und SPD bestimmt auch. Warum komme ich hier mit dem alten Rom, wenn es doch eigentlich um Realsozialismus gehen soll? Dieses Buch von dem Gibbons, das zur Pflichtlektüre gehörte, englische Imperialisten im 19. Jahrhundert, war deshalb so beliebt, oder wurde deshalb so viel gelesen, weiterempfohlen, der Jugend vor die Nase gehalten und so weiter, weil man anhand dessen so viel aus der Geschichte lernen könne. Zum Beispiel, dass Krieg die Moral hebt oder dass zu lange Friedenszeiten zu Verweichlichung führen und deshalb den Keim des Untergangs schon in sich tragen. Und dann haben die das gelesen, haben Krieg um Krieg geführt und zwei Weltkriege später, an früher Mitte des 20. Jahrhunderts, war das Empire weg. Und Gibbons Buch wurde übrigens kaum noch gelesen. Und damit bin ich jetzt auch im engeren Sinne beim Thema meines Vortrags heute. Was hat die Art und Weise, in der wir auf die Geschichte blicken, mit uns, genauer mit unseren politischen Absichten, unserer politischen Lage zu tun? Ich sage es nur vorsichtshalber nochmal, aber wahrscheinlich habt ihr es euch schon gedacht, natürlich haben die Imperialisten des 19. Jahrhunderts nicht aus Gibbons gelernt, dass sie Kriege führen mussten. Nee, das wollten die vorher schon und haben sich eine Geschichtsdarstellung gesucht, die ihnen genau das bestätigt, was sie tun wollen. Und dieses Leitmotiv oder diese These durchzieht meinen ganzen Vortrag, glaube ich. Ich bin übrigens nicht nur im buchstäblichen Sinne in einen sehr weichen Sessel gebettet, sondern auch tatsächlich physisch und fühle mich so ein bisschen wie, als ich in der ersten Klasse zum ersten Mal in der Schule war und an so einem dritten Klassetisch sitzen musste. Also ich habe immer Angst, dass mein Kinn auf die Tischplatte schlägt. Also es kann sein, dass ich so ein bisschen unruhig hin und her zapple. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich unwohl fühle, sondern dass ich immer überlege, wie ich halbwegs cool über den Tisch gucke. Das bitte ich zu entschuldigen. Zur Gliederung meines Vortrags. Er hat neben Einleitung und Schluss vier Teile oder vier Kapitel, wenn man so sagen will. Das erste ist, vom Realsozialismus lernen, so geht Sozialismus, Ausrufezeichen. Das zweite Kapitel ist, vom Realsozialismus lernen, so geht Sozialismus nicht. Das dritte Kapitel heißt, der Realsozialismus lehrt uns gar nichts. Und das vierte Kapitel heißt, was man an einer Beschäftigung mit dem Realsozialismus lernen kann. Und dann kommt der Schluss. Vorweg und dann, das gehört noch zur Einleitung, zwei Schwierigkeiten oder zwei Sachen, die mir wichtig sind hier in dem Kontext. Es geht natürlich teilweise explizit, großenteils aber auch implizit um meine eigene Sichtweise auf Realsozialismus natürlich. Dadurch, dass ich es aber an sehr unterschiedlichen historischen Beispielen mache oder insbesondere an der Rezeption unterschiedlicher historischer Beispiele, ist das Problem, dass wir auch im Anschluss vermutlich die historischen Beispiele selbst nur sehr begrenzt werden diskutieren können. Ich hoffe, das geht. Also ich werde den Bezug aufs historische Material sehr kurz halten. Muss man mal schauen, ob das Konzept aufgeht. Aber mir geht es eben da nicht im Detail drum, sondern auf den Blick darauf. Und um das möglichst breit darstellen zu können, ist eben auch eine Vielfalt von Positionen und Sichtweisen notwendig darzustellen. Ist eine Schwierigkeit, aber mal gucken, ob es klappt. Und zweitens, das soll auf gar keinen Fall so ein Vortrag werden, Fadi ist der Einzige, der Auto fahren kann, alle anderen sind blöd. Das könnte so ein bisschen so rüberkommen, weil ich natürlich jetzt im Folgenden viele Positionen darstelle, die ich für problematisch halte. Wohl wissend, ich weiß das zumindest, dass die gleichen Leute, die ich da zitiere, zumindest zum Teil nicht alle, muss ich dazu sagen, auch sehr kluge Sachen zum Realsozialismus gesagt haben. Die klugen Sachen sind nur zum Teil hier nicht Thema in meinem Vortrag. Das bitte ich im Hinterkopf zu behalten. Das soll also kein linken Bashing werden hier, oder zumindest nicht nur. Aber jetzt zu Teil 1, vom Realsozialismus lernen, so geht Sozialismus. Wie man aus dem Titel schon sehen kann, geht es in diesem ersten Teil um einen positiven Blick auf den Realsozialismus. Und das will ich an ein paar Beispielen verdeutlichen. Das erste ist relativ schlicht, da braucht man auch kein großartiges historisches Material zu. Ich möchte als Eingangsstatement ein Zitat von Eric Blanc, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, der ist, glaube ich, Engländer, aber hat einen französischen Namen, aus dem Jacobin-Magazin nehmen, weil es typisch ist und weil ich daran meine Fragestellung noch mal deutlicher machen kann. Das Zitat: Die revolutionären Bewegungen, die 1917 ihren Höhepunkt erreichten, halten eine wichtige Lehre bereit, die sich immer wieder bestätigt hat. Der Kapitalismus währt nicht ewig, er kann überwunden werden. Also den Schluss sehe ich ganz genauso. Was mich oder was ich mich frage und was auch ein Leitmotiv in den folgenden 45 Minuten ist, ist das tatsächlich eine Lehre aus dem Realsozialismus? Vielleicht also sogar eine wichtige Lehre? Also zum einen scheint es mir völlig absurd zu sein, auf die Idee zu kommen, Kapitalismus wäre ewig. Warum sollte er das sein? Also über diese Position, die natürlich in der bürgerlichen Ideologie zum Teil inhärent ist, hat sich Marx ja schon lustig gemacht. Interessanterweise brauchte Marx für diese Erkenntnis die Erfahrung des Realsozialismus überhaupt nicht. Und zum anderen wenn ich mir selbst in der Frage der Endlichkeit des Kapitalismus nicht so ganz sicher wäre, zweifeln würde, würde ich dann ausgerechnet den Realsozialismus als Beleg dafür nehmen, dass der Kapitalismus doch aufhören kann? Also ich meine, immerhin muss man ja sagen, den Realsozialismus gibt es nicht mehr, Entschuldigung nach Kuba, aber und den Kapitalismus schon noch. Also wenn ich denn hier unsicher wäre, scheint mir das auch ein etwas merkwürdige Suche, eine zwanghafte Suche nach einem Beleg zu sein für etwas, was ich eigentlich auch aus anderen Gründen wissen könnte. Und worauf ich also im Folgenden raus will, ist, dass meinem Eindruck nach viele linke Perspektiven auf den Realsozialismus ein starkes Wollen erkennen lassen. Einen interessierten Blick, der, und das ist meine These, die ich im Folgenden versuche noch ein bisschen auszuführen, mehr mit der Situation der Linken oder der jeweiligen Linken in der Gegenwart zu tun hat, als mit dem Realsozialismus selbst. Ein anderer Topos, der einem ganz häufig begegnet als positiver Blick, ist der, dass die Oktoberrevolution gezeigt habe, dass das Parteikonzept der Leninisten objektiv richtig sei. Also Partei neuen Typs, strenge Kaderhierarchie, demokratischer Zentralismus, ihr wisst, glaube ich, wovon ich spreche. Das haben natürlich vor allen Dingen die Realsozialisten selbst vertreten, was einen schon ein bisschen misstrauisch machen kann. Das haben die auch vertreten, bis kurz bevor es sie nicht mehr gab. Zwei Sachen sind daran interessant. Oder zwei Sachen können Anlass zu einem leichten Zweifel an diesem Konzept geben. Das ist nicht die Überlegung, dass das irgendwie ganz schön hierarchisch ist. Das mag ja sein, aber das ist erstmal nicht das, worauf ich raus will. Zum einen, wenn man sich die Geschichte des Realsozialismus insgesamt anguckt, muss man ja schon feststellen, dass augenscheinlich der Realsozialismus Schwierigkeiten mit Kursänderungen hatte. Es gab zwar immer wieder Kursänderungen, die wurden aber immer jeweils organisiert in so einer Form von Nacht der langen Messer. Also in frühen Zeiten haben das diejenigen, die dann den alten Kurs vertreten haben, nicht überlebt. In späteren Zeiten war das etwas zivilisierter, aber selbst Ulbricht wurde ja noch sozusagen mit vorgehaltener Waffe und einem umstellten Anwesen in Wandlitz gezwungen, zurückzutreten und Platz für Erich Honecker zu machen. Das scheint ja schon ein Indiz dafür zu sein, dass auch in der späteren Geschichte des Realsozialismus das Konzept des demokratischen Sozialismus gar nicht so funktioniert hat, wie es konzeptionell geplant war. Und was ich vermisse an diesem positiven Blick, ist zumindest mal die Frage, ja, wie kommt das eigentlich? Hat das einen Grund in dem Konzept selbst? Oder hat das einen Grund darin, dass das Konzept nie durchgesetzt wurde? Und interessanterweise finde ich bei denen, die eben mit einem ganz positiven Blick auf diese Art von Organisationskonzept gucken, dazu gar keine Überlegung. Ein anderer und vielleicht in unserem Kontext hier bezogen auf 1917 noch wichtigerer Punkt, meinem Eindruck nach, und ich würde auch sagen, dass das Forschungsstand ist, war der Grund für den Erfolg der Bolschewiki gar nicht ihr Parteikonzept. Also weder für die Attraktivität der Bolschewiki, da würde ich eher mal nach so Sachen gucken wie Position zum Krieg, die die Bolschewiki sehr dezidiert vertreten haben, also den Krieg zu beenden, selbst unter Opfern. Eine ganz starke Position zu Hunger, eine ganz strikte Position zu der Frage, wie stehen wir eigentlich zu Autonomiebestrebungen in nicht-russischen Teilen des Zarenreichs, wo die anderen Parteien sehr viel wankelmütiger waren. Also meinem Eindruck nach, und alles empirisch spricht dafür, war es nicht das Parteikonzept, sondern waren das eher solche tagespolitischen Überlegungen, die die Attraktivität der Bolschewiki ausgemacht haben. Und ich meine, nun ist das Konzept der Partei neuen Typs schon 1970 schon ein paar Jahre alt gewesen, also Anfang des 20. Jahrhunderts von Lenin formuliert worden, aber die Bolschewiki waren ja gar nicht so. Also selbst wenn sie es gewollt hätten, Leitungen wurden im Zarismus permanent verhaftet, wurden deportiert, irgendwo nach hinter Sibirien. Es gab gar keine gut funktionierenden Kommunikationswege. Lenin selbst war in der Schweiz. Das alles hat zu einer Autonomie regionaler Parteigliederungen geführt, die, glaube ich, ist mein Eindruck, gar nicht unbedingt schlecht war, aber die zu einer sehr breiten Diskussion von Konzepten führen musste, weil man auch immer wieder improvisieren musste. Also Stalin zum Beispiel ist deshalb überhaupt aufgefordert worden, diese Schrift zur Nationalitätenfrage zu schreiben, ja, weil die eigentlichen Spezialisten gerade nicht vorhanden waren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die tatsächlich im Knast waren oder nur irgendwie im Exil. Auf alle Fälle funktionierte die Partei gar nicht so, wie auch gerade später die Parteiapologeten das gerne gehabt hätten. Und dementsprechend kann man ja fragen, lehrt uns die realsozialistische Geschichte eigentlich wirklich die Überlegenheit des leninistischen Parteimodells? Und nur, obwohl das, der negative Blick ja gleich erst kommt, möchte ich nur zu bedenken geben, natürlich, wenn ich damit recht habe, dass das gar nicht so einfach ist, ist natürlich auch mit den negativen Folgen so eine Sache. Ne? Also wenn ich damit recht habe, kann man auch nicht sagen, dass alles das, was dann den Bach runtergegangen ist, eine Folge dieses Parteimodells war. Ein weiterer Topos, der mir bei den Positiven sehr oft begegnet ist, auch die müssen ja zugestehen, dass der Realsozialismus irgendwo gescheitert ist. Und die spannende Frage ist natürlich, warum? Ein Zitat von der kommunistischen, also von der KO, der kommunistischen Organisation. Die Niederlage des Sozialismus 1989-91 war nicht zwangsläufig. Und die Krise der kommunistischen Bewegung ist keine theoretische Krise des wissenschaftlichen Kommunismus. Weder der historische und dialektische Materialismus, die Revolutions- und Parteitheorie, noch die Diktatur des Proletariats und die zentrale Planwirtschaft haben sich als falsch herausgestellt. Im Gegenteil. Diese Erkenntnisse, diese Fragen wurden von der historischen Entwicklung durch ihre Realisierung in den sozialistischen Staaten durch und durch bestätigt. Die zentrale, wenn auch nicht alleinige Ursache der Krise der kommunistischen Bewegung liegt in der Durchsetzung des Revisionismus in den Reihen der kommunistischen Bewegung. Das heißt, die sagen, also eigentlich sind wir gar nicht gescheitert, sondern nur weil Leute nicht das wollten, was die kommunistische Bewegung wissenschaftlich erkannt hatte, ist das Ganze in den Bach runtergegangen. Hier ist, finde ich, vor allem interessant, dass die spezifische historische Konstellation, die zum Beispiel dazu geführt hat, dass dann irgendwann in den 1950ern von der stalinschen Form der Wirtschaftsplanung weggegangen wurde, dass die gar keine Rolle spielt. Also es wird ja nur gesagt, okay, es sind Revisionisten, aber die ganzen Debatten, die es dazu ja gab, genauso wie es auch zu den ökonomischen Entscheidungen in den 20er Jahren ausufernde und auch einsehbare, also protokollierte Debatten gab, spielt hier gar keine Rolle. Jetzt kann man sich fragen, warum eigentlich nicht? Haben die es übersehen? Und auch hier glaube ich, das liegt am Zweck, mit dem überhaupt auf den Realsozialismus geguckt wird. Nämlich, es soll gar nicht um eine spezifische historische Konstellation gehen, die ist ja vielleicht dummerweise einmalig, sondern es soll um Konzepte gehen, um Gesetzmäßigkeiten, um wissenschaftliche Erkenntnisse, das heißt um etwas, was dem Begriff nach verallgemeinerbar ist. Und dann kann man sich nicht mit spezifischen historischen Konstellationen beschäftigen, aber dadurch wird es falsch. Aber Positives gibt es nicht nur bei Stalinisten. Auf einer trotzkistischen Seite habe ich den schönen Text gefunden, 5 Dinge, die wir heute von der Oktoberrevolution lernen können. Ich könnte eigentlich alle 5 Dinge nehmen, aber ich habe nur 1 genommen. Warum, wird, glaube ich, gleich deutlich. Zitat: Die Oktoberrevolution zeigte, dass die sozialistische Revolution nur siegen kann, wenn sie als internationale Revolution gedacht und geführt wird. Das beweist der Sieg der jungen Sowjetunion über die ausländische Intervention. Also für die, die historisch da nicht so drin sind, England, Frankreich, die USA und auch Japan hatten verschiedene Häfen des Zarenreichs besetzt. Das fing schon an vor Ende des Ersten Weltkrieges und wurde dann beibehalten zur Zeit des Bürgerkrieges, und von da aus haben sie versucht, die weißen Truppen zu unterstützen. Also das beweist der Sieg der jungen Sowjetunion über die ausländische Intervention. Die Interventionsarmeen der Entente-Mächte Frankreich und Britannien mussten vor allem abgezogen werden, da diese nicht mehr für die Loyalität ihrer Truppen und die Akzeptanz des Kriegseinsatzes in der Heimat garantieren konnten. Im Folgenden geht es noch darum, dass das also ein Zeichen dafür ist, dass sich die internationale Arbeiterbewegung international orientiert, und dann hat sozusagen die internationale Arbeiterbewegung die Imperialisten gezwungen, ihre Interventionstruppen abzuziehen. Das ist eine sehr steile Interpretation. Also nach allem, was ich weiß, war es gar nicht die internationale Arbeiterbewegung, sondern eine allgemeine Kriegsmüdigkeit, Unklarheit bis in die bürgerliche Regierung rein, was man da eigentlich genau will. Aktionen von Angehörigen der Soldaten, die Petitionen, Leserbriefaktionen und so weiter gemacht haben. Was daran eine international orientierte Revolution sein soll, ist mir ein komplettes Rätsel geblieben. Ich bringe ausgerechnet dieses historische Beispiel deshalb, weil ich genau dazu auch noch einen Text in der Neuen Zürcher Zeitung, also der erzbürgerlichen Neuen Zürcher Zeitung, gefunden habe. Die wollen nämlich auch Lehren aus der gleichen Geschichte ziehen und schreiben: Interventionen haben nur dann Erfolgsaussichten, wenn sie über einen starken und populären Partner im Land, ein klares Ziel, politische End- und Geschlossenheit sowie über Durchhaltewillen verfügen. Das westliche Engagement war nie entschieden genug, um einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen. Und im Folgenden geht es dann darum, was man bei späteren Interventionen, also in der Zukunft, mal bedenken müsste. Das heißt, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man aus dem gleichen historischen Umstand politisch völlig entgegengesetzte Lehren ziehen kann, je nachdem, was man denn daran zeigen möchte. Um vielleicht nochmal so ein paar Beispiele für so oder für die Problematik von so einem positiven Blick zu machen, nur mal im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, dass einige Stichwörter davon euch auch was sagen. Natürlich hat der Realsozialismus immer auch wieder Erfolge gehabt. Also das ist völlig unbestreitbar. Nicht nur den gewonnenen Bürgerkrieg, sondern auch später ökonomische Erfolge. Und selbstverständlich bieten all diese Erfolge immer einen Anlass, um zu sagen, ja, das können wir daraus lernen, so muss man es machen. Also, Kriegskommunismus, Anfang der Revolution, direkt danach, war richtig kommunistisch, wegen Stofforientierung und so weiter, hätte man durchhalten müssen. Man hätte eben nur die Bauern dafür agitatorisch gewinnen müssen. Historische Lehre. Nee, Kriegskommunismus war reine Gewalt. Dafür waren aber dann, als die neue ökonomische Politik ein paar Jahre später gemacht haben, konnte man sehen, ey, Marktelemente funktionieren in der Planwirtschaft, ist eine historische Lehre. Muss man nur richtig implementieren. Nee, die neue ökonomische Politik war völlig verfehlt. Es gab zentrifugale Tendenzen, die Kulaken wurden immer reicher, es haben sich wieder Hierarchien auf dem Dorf rausgebildet. Die historische Lehre aus dem Realsozialismus ist, man muss wie Stalin das Ganze ganz strikt zentral organisieren, diesen ganzen Marktquatsch sein lassen. Andererseits ist natürlich die stalinische Ökonomie dann in den 50er Jahren auch wieder in der Krise gekommen und die sind wieder zurück zur Marktreform gekommen. Also ist vielleicht die historische Lehre doch eher, dass diese zentralistische Planung nicht klappt. Aber die Marktreformen sind dann wiederum nicht so richtig durchgeführt worden. Naja, ihr wisst, worauf ich raus will, das Ganze könnte ich jetzt noch eine Weile weiterführen. Natürlich stimmt das alles so nicht. Also die historischen Sachen, die ich erwähnt habe, schon. Aber mein Hauptpunkt ist an all diesen Beispielen, welche Probleme sind denn jeweils in den Erfolgen schon angelegt? Und selbst wenn man davon ausgeht, dass Kurswechsel dann immer verbunden waren oder oft damit, dass irgendwelche Abweichler oder Revisionisten, ich glaube, es war kein Akteur dabei, der nicht irgendwann mal von irgendwem, also außer Lenin selbst, naja, nee, selbst der, irgendwann mal als Revisionist oder Abweichler bezeichnet wurde. Auch da müsste man ja eigentlich fragen, was in der Struktur des Realsozialismus hat denn überhaupt eigentlich ermöglicht, dass so eine revisionistische Politik möglich wurde? Da müsste doch der Grund dann, also es waren ja alles Kader, die dann in der Phase davor, bevor sie was zu sagen hatten, in Amt und Würden gekommen sind, ihre Ausbildung da bekommen haben, wo kamen die denn her? Also auch dann müsste man ja sagen, das müsste doch eigentlich mit dem Realsozialismus davor wiederum was zu tun haben. Wo ist dann genau die Lehre, die ich daraus ziehe? Schwierige Frage. Und natürlich, und damit komme ich jetzt auch schon so übergangsweise zu meinem zweiten inhaltlichen großen Punkt, diese ökonomischen Wechsel, die ich jetzt mal so kurz angerissen habe, kann man natürlich auch genau andersrum sehen, ne? Also Kriegskommunismus hat dazu geführt, dass die Bauern sich gewehrt haben, also ist die historische Lehre, so darf man es nicht machen. Neue ökonomische Politik hat dazu geführt, dass zwar es ein kurzes Aufleben gab, danach aber der Prozess nicht mehr von der Partei beherrscht wurde, also so geht es auch nicht, na, und so weiter und so weiter. Das heißt, überall da, wo ich positive Lehren ziehe, kann ich ein paar Jahre später das Gleiche auch als negative Lehre formulieren. Und damit bin ich jetzt auch beim zweiten Punkt, Lehre aus der Geschichte. Sozialismus geht so nicht. Ein sehr gängiger Topos ist der, Realsozialismus als Staatskapitalismus zu bezeichnen. Da ist doch durchaus was dran. Ich habe mal den schönen Ausdruck Hybridcharakter bezogen auf den Realsozialismus gelesen. Das heißt also eine Planwirtschaft mit ganz konkreten kapitalistischen Zügen. Aber gleichzeitig war es eben auch kein Kapitalismus. Können wir meinetwegen gerne am Anfang, im Anschluss nochmal diskutieren. Aber was machen jetzt Linke daraus? Dazu habe ich ein Zitat gefunden beim deutschen Ableger der italienischen Gruppe Lotta Comunista. Das sind, wenn man so will, abweichende Leninisten. Zitat: Das Unternehmertum und all seine Diener und Lakaien hat kein Interesse daran aufzuklären, dass der Staatskapitalismus von Stalin, Mao, Castro, Che Guevara nur dem nationalen Interesse diente. Das Ziel der von ihnen angeführten stalinistischen pseudokommunistischen Parteien war es, sich mit Gewalt die Macht anzueignen, um den Platz der privaten Kapitalisten einzunehmen und ihrerseits zu Kapitalisten, zu Geschäftemachern zu werden, ohne weitere kommunistische Zwecke. Auch das ist typisch und es ist ja interessanterweise sehr verwandt gegenüber einigen Beispielen, die ich eben schon für den positiven Blick angebracht habe. Nämlich dahingehend, dass auch hier der angebliche, nicht oder vielleicht sogar antikommunistische Revisionismus nicht aus dem gesellschaftlichen Prozess erklärt wird, sondern ja letztlich aus einem U-Boot-mäßigen nur Vortäuschen einer kommunistischen Eingebundenheit. Und die Aussage, die, glaube ich, damit verbunden ist, oder die Aussageabsicht ist die, naja, wenn das denn so ist, hat die Geschichte des Realsozialismus ab da, wahrscheinlich ab, keine Ahnung, Lenins Tod oder sowas, mit uns als Kommunisten nichts mehr zu tun. Puh, Glück gehabt. Ein weiteres Beispiel für eine Argumentationsweise des negativen Blicks habe ich bei Simon Sutterlütti gefunden, in der Jungle World und in der letzten Ausgabe der Zeitschrift Luxemburg. Auch für den ist der Realsozialismus in wichtigen Bereichen kapitalistisch. Und besonders beschäftigt er sich mit den Arbeitsverhältnissen. Das ist ein bisschen länger, das Zitat, ich hoffe, das ist okay. Aber zwischendurch trinke ich mal einen Schluck Kaffee, sonst kriege ich das gar nicht hin. Da Arbeit, also es geht um die DDR, da Arbeit für die ArbeiterInnen vor allem ein Tauschgeschäft war, Arbeitskraft gegen Lohn, versuchten sie in völlig rationaler Weise den Tauschwert zu steigern. Hohe Löhne, Betriebe mit guten Wohnungen etc. und ihren eigenen Aufwand zu minimieren. Geringe Planvorgaben, Arbeitsvermeidung. Der Gebrauchswert ihrer Arbeit, also etwa gute Produktqualität, Innovation, Ökologie oder fristgerechte Lieferung, war zweitrangig. Sicherlich befriedigten sie ihre produktiven Bedürfnisse mit der Herstellung hochwertiger Trabis und kuscheliger Teddybären. Ich denke mal, das ist ironisch gemeint. Aber geriet der Gebrauchs mit dem Tauschwert in Widerspruch, dann war der letztere, also der Tauschwert, eine entspannte Arbeitswoche, doch wichtiger als eine fristgerechte Lieferung. Ich will jetzt gar nicht darauf rumreiten, dass in traditionell marxistischen Begriffen, würde ich sagen, die Mark der DDR gar kein richtiges Geld war, sondern ich frage mich, wie genau der Sutterlütti eigentlich auf seine Take-Home-Message kommt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, also diese Aussage, dass letztlich der Realsozialismus an so einer Art Bummelstreik der Arbeitenden in der DDR zugrunde gegangen sei. Wie soll ich sagen? Also ich formuliere es mal vorsichtig, da ist ja irgendwie Rechtfertigungserzählungen bürgerlicher Realsozialismusgegner und auch enttäuschter Funktionäre aus der DDR nach der Wende auf den Leim gegangen, würde ich sagen. Und alles das, was man empirisch aus der Arbeitswelt der DDR weiß, widerspricht dem total. Also es gibt da Oral History und das ist auch ganz interessant zu sehen. Also dass Leute da wirklich hingingen und schon vorhatten, ordentliche Arbeit abzuliefern, irgendwie stolz auf das zu sein, was sie da in zig Stunden jeden Tag machen. Aber auch das ist natürlich keine, das wird manchmal in der Linken so als Hop oder Top diskutiert. Da ist es jetzt das Eigeninteresse, ist es die Moral? Ja, beides, meine Herren. Also ich meine, guckt euch doch mal einen kapitalistischen Produktionsprozess an. Auch da ist Totality völlig schräg. Ist es eben nicht so, dass Leute ganz zweckrational gucken würden, okay, was genau muss ich arbeiten, damit ich nicht rausgeschmissen werde. Es gibt solche Branchen, aber ich würde sagen, das ist nicht kennzeichnend. Sondern man kann da wirklich sehr interessante Schilderungen lesen, wenn man sich mal bereit erklären würde, sich wirklich auf die Empirie einzulassen, wie Leute ganz lange versucht haben, produktiv tätig zu sein, auch letztlich ganz schrille Kompetenzen entwickelt haben, darin fehlende Rohstoffe immer wieder durch was anderes zu ersetzen, durch informelle Beziehungen im angeblich so zentral geplanten DDR-Planungssystem, also Beziehungen zwischen einzelnen VEBs, so einzelnen Kombinaten, dann doch noch irgendwie Weißbleche zu kriegen oder Kabel oder Schmieröl oder was weiß ich was. Da haben die richtig viel Arbeit reingesteckt, nur, und das muss man auch sagen, als dann zunehmend, die Dächer der Produktionsanlagen drohten einzustürzen oder oder wirklich trotz allen Bemühens ein wichtiges Ersatzteil fehlte und man daher merkte, die eigene Mühe hat gar keinen Sinn mehr und gleichzeitig die Versorgungslage schlechter wurde, weswegen man auch länger anstehen musste, wenn man selbst irgendwie Konsumgüter haben wollte, da ging natürlich die Arbeitsmoral in Anführungszeichen auch noch in den Keller, aber das war nicht die Ursache der ganzen Krise, sondern meiner Ansicht nach eine Folge. Also ich glaube, empirisch ist diese Auffassung, naja, wieso, ist doch klar, wenn da ein Lohn ausgezahlt wird, dann schwuppdiwupp kommt der Homo economicus durch die Tür, die machen da einfach nur eine Kalkulation und dann wollen die eigentlich schon nicht mehr arbeiten. Ich habe mir gedacht, wie kommt man da drauf? Naja, und dazu muss man wissen, und das ist jetzt wirklich, ich schätze Totality, also ich kenne ihn auch persönlich, schätze ihn durchaus, aber deshalb, wie gesagt, ist nicht als Bashing gemeint, nur da geht er, glaube ich, völlig in die Wüste. Der ist Commons-Theoretiker. Also der ist eigentlich bekannt geworden in der Erarbeitung von Commons-Modellen, wo ja Arbeitsverteilung so funktioniert, dass letztlich spontan, wie bei Wikipedia, über die Zuordnung von offenen Aufgaben, Selbstzuordnung offener Aufgaben, Leute sich der Arbeit völlig frei zuordnen. Meinem Eindruck nach selbst langfristige Selbstverpflichtungen sind da schon verdächtig. Aus der Position kommt der und ich glaube, seine Take-Home-Message kriegt man nur darüber erklärt, dass man sagt, ja, der hatte die schon fertig. Und dann hat er sich den Realsozialismus als Gegenstand genommen und etwas gesucht, was genau diese Position bestätigt. Und das ist, glaube ich, eine ganz typische Art und Weise und hat es deshalb auch, glaube ich, nicht für notwendig gehalten, jetzt wirklich mal, wie soll ich sagen, in Sozialbeziehungen, in VEBs tiefer analytisch einzusteigen oder so. Eine letzte Betrachtungsweise von den Positiven möchte ich noch thematisieren. Das ist vielleicht auch die schwierigste. Und zwar deshalb, weil ich mich, wie sage ich das mal, erinnere, dass ich die selbst ab und zu vertrete. Nämlich, dass eine kritische Lehre aus der Geschichte des Realsozialismus sei, dass sowas wie eine Minderheitenrevolution oder auch die Besetzung Ostmitteleuropas durch die Rote Armee oder auch die Sachzwänge durch die Systemkonkurrenz, dass man die vermeiden müsse. Denn sobald man so etwas tut, Minderheitenrevolution machen, Gebiete erobern, die von Leuten bevölkert werden, die gerade noch dem Führer zugejubelt haben, also zumindest zum Teil. Also das gilt ja nicht nur für das Deutsche Reich, sondern auch für die, zumindest zum Teil, für die Verbündeten des Deutschen Reichs im Zweiten Weltkrieg, Rumänien, Ungarn. Dass sobald ich sowas tue, tatsächlich Gewalt notwendig ist, um die Revolution zu erhalten und diese Gewalt in unterschiedlicher Weise die gesellschaftlichen Beziehungen, ich sag mal etwas blumig, vergiftet. Also sowohl auf Kosten der Effektivität von Planung und so weiter geht, weil eben das, was eigentlich Planungsprozesse sein sollten, gleichzeitig Herrschaftsprozesse sind, also Unterordnungsprozesse, so hat man nicht nur jetzt im Realsozialismus hier im RGW gesehen, sondern was weiß ich was, Hungersnot in China nach dem großen Sprung nach vorn. Also meiner Kenntnis nach hat sie deshalb gegeben, weil sich keine Parteigliederung getraut hat, an die Zentrale zu melden, dass sie ihren Plan nicht hinkriegen. Also ist jetzt sehr verkürzt, ein bisschen verballhornt. Das heißt, da hat man ja eine Verbindung aus der Gewalt, die in dem System steckt, und der Ineffektivität von Planung. Ne? So. Und die spannende Frage ist jetzt, was lehrt uns das? Naja, die Lehre aus dieser Betrachtungsweise ist dann eben keine Minderheitenrevolution, nie. Kein auf Militär gebauter Sozialismus, am besten Revolution gleichzeitig in allen Zentren der Welt, damit man auch in die Systemkonkurrenz gar nicht erst reinkommt und sich eben die Ausrichtung an der überlegenen kapitalistischen Effizienz spart. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe gegenüber dieser Position sogar eine gewisse Sympathie. Warum ich sie trotzdem hier bringe? Je mehr man sich mit dem historischen Material beschäftigt, und darum geht es ja hier in der diesjährigen Kantine, umso unklarer wird, was in der konkreten Situation die Alternative gewesen wäre. Also wenn beispielsweise, aus der Erklärung der Historischen Kommission der Linkspartei zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution, auch das lehren die russischen Revolutionen 1917, ohne Demokratie kein Sozialismus. Oder auch nochmal Sutterlütti, nein, beim Kommunismus heißt es ganz oder gar nicht. Er hat nicht eine humanere und vernünftige Organisation des Kapitalismus anzubieten, sondern etwas ganz Neues. Das ist also der Fokus. Wenn man sich das jetzt 1917 bis 19 anguckt, was wäre denn da Demokratisierung gewesen? Je tiefer man ins historische Material einsteigt, desto schwieriger wird es zu beantworten. Wäre das eine Stärkung der Räte gewesen? Oder eine Stärke der Gewerkschaften? Das war nicht die gleiche Fraktion. Oder eine größere Autonomie regionaler, vielleicht sogar lokaler Körperschaften, also Gebietskörperschaften? Oder eine größere Autonomie unterer Parteigliederungen? Oder die Mitsprache anderer linker Parteien? Schwierig. Die Geschichte lehrt uns darüber nichts. Und auch nicht darüber, was passiert wäre, wenn die Bolschewiki 1917 oder sagen wir 1919 konsequent demokratisiert hätten, auf welche Art und Weise auch immer. Es gibt zumindest Indizien, dass es damit der Revolution schnell vorbei gewesen wäre. Das ist auch noch keine Lehre aus der Geschichte. Denn wäre das schlimm gewesen oder wäre das gut gewesen? Auch das können wir nicht aus der Geschichte lernen. Das heißt nicht, dass man Lenin folgen muss, ne, und dem, was die Bolschewiki gemacht haben. Da wäre man wieder bei meinem Eingangsteil des positiven Blicks. Darauf will ich nicht raus. Sondern man muss sich klar machen, oder wir müssen uns klar machen, dass jede Entscheidung, die Bolschewiki anders getroffen hätten, jetzt mal theoretisch, oder Entscheidungen, die man als Linksradikaler heute trifft, irgendwo sowas wie einen Preis haben. Und diesen Preis muss man jeweils aktuell politisch bewerten. Und das kommt meiner Ansicht nach in diesem angeblichen Lernen aus der Geschichte oft etwas kurz. Es ist, das will ich nochmal betonen, völlig legitim zu sagen, wenn eine kommunistische Bewegung nicht völlige Freiheit, völlige Herrschaftslosigkeit realisiert, dann reicht mir das nicht, meine ich mit. Und ich arbeite auch gar nicht mit Linken zusammen, bei denen ich auch nur den Verdacht habe, dass sie da kompromissbereit sind in dieser Frage. Völlig legitim. Aber meiner Ansicht nach hat die Position auch Voraussetzungen, auch materielle Voraussetzungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt völlig schräg ist, ich will es trotzdem mal anbringen. Irreales Szenario. Wir stellen uns mal vor, man würde alle Menschen, die heute auf der Welt leben, fragen, ob sie lieber so leben wollen wie im Moment oder lieber so wie in der DDR der 1970er Jahre. Also ich meine politisch jetzt, nicht ohne Handy und so. Ich vermute, ist nur eine Vermutung, dass ein Großteil der Weltbevölkerung, vor allem im globalen Süden, sagen würde, oh, dann lieber wie in der DDR in den 70er Jahren. Das sagt natürlich vielleicht weniger über den Realsozialismus aus, sondern mehr über die beschissenen Verhältnisse des heutigen Kapitalismus, zugestanden. Aber ändert ja also grundsätzlich nichts daran, wenn ich sage, ich vermute, dass die meisten hier in diesem Raum, mich eingeschlossen, die Entscheidung anders treffen würden, sondern sagen würden, nee, lieber so wie hier jetzt und nicht in der DDR. Keine Ahnung. Auch legitim. Aber das ist eben keine objektive Lehre aus dem Realsozialismus, sondern hat als Grundlage unsere privilegierte Position im derzeitigen kapitalistischen Weltsystem. Und ich denke mal, wenn man jetzt die verschiedenen historischen Beispiele durchgeht, Leute, die vertreten die Bolschewiki, hätten lieber gar keine Revolution machen sollen als so eine. Auch eine Position. Dass sie als Alternative zu dem, was dann passiert wäre, im Russland 1917 bis 19, irgendwie sowas im Kopf haben wie, naja, Westeuropa im frühen 21. Jahrhundert. Wie würde man die Frage beantworten, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, vielleicht wäre die Alternative eine dauerhaft von Warlords regierte semi-kapitalistische Peripherie? Ich will die Frage gar nicht beantworten. Ich will jetzt auch nicht sagen, na dann ist klar, dann muss man es machen wie die Bolschewiki. Ich will nur deutlich machen, ja, so einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Deshalb komme ich jetzt zum Teil 3. Der Realsozialismus lehrt uns gar nichts. Es lässt sich aus der Geschichte nicht lernen, dass irgendwas, was so mal funktioniert hat, und da ist ja, wie gesagt, schon die Frage, was ist denn das eigentlich, was da funktioniert hat und was heißt funktioniert, aber es lässt sich aus der Geschichte überhaupt nicht ableiten, dass das wieder genauso funktionieren müsste und umgekehrt, dass etwas, was nicht funktioniert hat, genauso wieder nicht funktionieren würde. Das hat was damit zu tun, dass die Konstellationen, die Bedingungsfaktoren zu komplex sind. Das ist ja banal. Geschichte wiederholt sich nicht genauso und das liegt genau daran, dass eben vielleicht ja vieles, aber mit Sicherheit nicht alles genauso ist wie irgendwann schon mal. Man kann herausarbeiten, welche Konstellationen jeweils zu genau den Entwicklungen führten, historisch, die es gegeben hat. Aber sobald man sagt, daraus ziehe ich eine objektive Lehre, dann hat das einen, ich sag's mal absichtlich wohlwollend, einen kreativen Anteil. Wenn das aber so ist, warum wird denn dann dauernd von Linken so getan, als würden sie etwas aus dem Realsozialismus lernen? Also einfach so, und ich habe ja nur ein paar Zitate genannt, also wirklich in einer relativ schlichten Variante wird das hier behauptet. Ich habe dafür 3 Thesen. Und für die Thesen habe ich keinen einzigen Beleg. Es sind so Eindrücke, können wir mal gucken, ob die tragen. Erste These. Irgendwo sind heutige Linke dem eigenen Anspruch nach immer Materialisten. Deshalb wird auch oft so dieses Marx-Zitat gebracht, Kommunismus ist die reale Bewegung und so weiter. Was interessant ist, dass es so häufig gebracht wird, denn wo ist denn in der Realität die reale Bewegung? Aber okay. Wir haben ja nichts zu melden, also wir jetzt hier. Und wenn aber unsere Positionen zur Geschichte, zur Welt aus einer ganz nüchternen, geradezu naturwissenschaftsähnlichen Analyse der Geschichte kämen, dann wäre, glaube ich, die daraus notwendig folgende Verunsicherung leichter auszuhalten. Das war These 1. Zweitens, bei den Positiven, also denen, die sich positiv insbesondere auf Leninismus beziehen, kommt noch was dazu. Ich meine ja, dass kommunistische Politik, das ist jetzt meine persönliche Meinung, heute immer eine ganze Reihe von Widersprüchen beinhaltet. Sollte eigentlich nicht so wundern, weil Dialektik und so, ihr wisst. Also ein Ziel ist eine gesellschaftliche Veränderung. Was man aber, sobald man sich in irgendwelchen linken Gruppen organisiert, ist erstmal fast notwendigerweise eine Nabelschau. Man beschäftigt sich mit sich selbst, mit Konzepten, mit Strukturen und so weiter. Das ist ein Widerspruch. Gleichzeitig ersaufen Tausende im Mittelmeer oder werden in irgendwelchen Niedriglohnsektoren ausgebeutet. Wenn man umgekehrt sagt, na okay, dann rette ich halt Leute aus dem Mittelmeer und versorge Streikposten bei Amazon mit heißem Tee, geht das meiner Erfahrung nach schon aus kapazitativen Gründen wiederum auf den Fortschritt der Analyse und der Organisationstätigkeit. Ist ein Widerspruch. Einerseits soll die Revolution Freiheit für alle bringen. Andererseits sind die Skills, mit denen man sich auszeichnen kann in linken Gruppen oder auch Parteien, durchweg Elitenskills. Naja, nur mal diese beiden Beispiele. Das heißt, kommunistische Politik ist widersprüchlich. Und positiver Bezug auf eine Verballhornung leninistischer Geschichte, was anderes ist es ja nicht, schafft da scheinbar Klarheit, Eindeutigkeit, Richtschnur, Stärke. Das ist ein psychisches Motiv, keine historische Lehre. Und drittens, dritte These, bei denjenigen, die nun der realsozialistischen Geschichte entnehmen, dass eine strikte Organisation immer zu was Bösem führt, Herrschaft, Hierarchie, eigentlich jede Organisation, die Momente von Hierarchie aufweist, dann nehme ich, wie gesagt, ich habe keinen Beleg, einen gewissen Hang zur moralischen Überlegenheit wahr. Es scheint zum Teil so verstanden zu werden, als sei es schon ein emanzipativer Akt, etwas gegen hierarchische Tendenzen in der Linken zu tun. Ist es aber nicht. Denn die reale Gewalt, die hier in der Welt herrscht, die geht nicht von hierarchischen Linken aus, sondern vom kapitalistischen Weltsystem. Das heißt, meinem Eindruck nach erschleicht man sich da teilweise eine Wirksamkeit, die man realgesellschaftlich überhaupt nicht hat. Auch das hat natürlich einen Entlastungsmoment. Das ist auch eine legitime Position, aber auch da muss man eben die Frage stellen, ob das wirklich eine Lehre aus der Geschichte ist. So, jetzt komme ich zum letzten Punkt, was man an einer Beschäftigung mit realsozialistischer Geschichte lernen kann. Falls bisher der Eindruck entstanden sein sollte, ich sei der Ansicht, man könnte daraus gar nichts lernen, ist das falsch. Ich habe nur Schwierigkeiten mit dem Ausdruck aus der Geschichte lernen. Ich glaube, es wäre eher davon zu sprechen, dass man etwas an der Geschichte, an der Auseinandersetzung mit der Geschichte lernt. Und zwar zweierlei. Ich habe hier so ein paar steile Mutmaßungen aufgestellt, was, und jetzt sage ich mal nicht bei den Linken, sondern tatsächlich bei uns, ich nehme mich da explizit mit rein. Gründe für einen bestimmten interessierten Blick auf Realsozialismus sein könnten. Und es gibt natürlich also Gründe der Fragestellung, gibt es natürlich noch viel mehr, auch klügere, die ich jetzt nicht so pejorativ hier abwatschen will. Kann natürlich auch sein, dass man einfach mal guckt, was gab es so an Konzepten und so. Also es, so. Aber das Erste, was man, glaube ich, lernen kann, ist genau das, nämlich sich immer wieder zu hinterfragen, wie man auf Realsozialismus blickt. Und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch etwas, was ihr euch in den kommenden Tagen immer mal wieder jetzt in der Beschäftigung hier mit Realsozialismus fragen könnt. Was ist eigentlich das Motiv? Damit will ich nicht sagen, Motiv ist schlecht. Denn es ist ja sinnvoll, mit einem politischen Anliegen auf Geschichte loszugehen. Also das macht ja den Unterschied von Geschichtswissenschaft aus, oder einen Unterschied, zu Astrophysik. Ich hoffe, es ist hier niemand, der sich mit Astrophysik auskennt, mir gleich erzählt, das ist verlegen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ne? Also die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich ja gerade damit, wie Menschen versucht haben, mit bestimmten gesellschaftlichen Problemlagen umzugehen und bestimmte Zwecksetzungen zu realisieren. Das ist in der Naturwissenschaft anders. Und deshalb ist es auch nicht umgänglich und auch nicht schlecht, mit einer Haltung an Geschichte zu gehen. Nur falsch wird es, wenn man das verwechselt. Also wenn man der Meinung ist, man hätte gar keine Haltung, sondern das, was man da tut, ist rein ein Einlassen auf eine objektive Sachlogik und den daraus mathematisch erfolgenden politischen Konsequenzen. Wenn man zu dem Resultat kommt, würde ich sagen, oder wenn ihr zu dem Resultat kommt, lieber nochmal nachdenken. Und zweitens, es ist, meine ich, möglich und nötig, an dem Gegenstand der realsozialistischen Geschichte die eigene Urteilskompetenz zu schulen. Also die Elemente der jeweiligen Konstellation sind zwar zu vielfältig, um da schlichte Lehren draus abzuziehen, aber natürlich kann man anhand der Beschäftigung mit Realsozialismus, ich sage jetzt mal bewusst nebulös, ein Gespür entwickeln auch dafür, vor welchen Schwierigkeiten in verschiedenen Etappen einer gesellschaftlichen Umgestaltung eine sozialistische / kommunistische Bewegung stehen kann. Wie auch teilweise Momente, deren Zusammenhang einem gar nicht so ohne weiteres klar war, wie zum Beispiel der Zusammenhang in einer politischen Organisationsform mit der Effektivität bestimmter Planungsmechanismen oder so. In dieser Abstraktheit kann man die Erkenntnisse ja gewinnen. Das sollte einen aber nicht dazu bringen, Lehren eins zu eins aus der realsozialistischen Geschichte abzuziehen, sondern dazu bringen, besonders wach vielfältige Einflussgrößen gesellschaftlicher Entwicklung wahrzunehmen und vor allen Dingen in ihren Konsequenzen offen zu diskutieren. Ja, Ich glaube, das war auch schon mein Schluss und ich denke mal, dass die Kantine dieses Jahr für die weitere Diskussion auch noch viel sinnvolles Material liefern wird. Vielen Dank. Sehr gut, das wäre sonst sehr kompliziert geworden. Genau, also ich werde jetzt mit dem Mikro rumlaufen und eure Fragen entgegennehmen. Also gebt mir einfach ein Zeichen, wenn ihr was sagen wollt. Aber vorher noch zwei Hinweise zur Diskussion. Der eine wäre, dass der Vortrag über YouTube live gestreamt wird. Und wenn ihr nicht auf dem Stream zu hören sein wollt, dann sagt es bitte vor eurem Redebeitrag an, dann wird der Ton runtergedreht. Und das andere ist, dass wir, weil wir jetzt ja schon ziemlich viele sind und wir auch wollen, dass möglichst viele Leute zu Wort kommen, wir versuchen würden, so ein Zeitlimit von 2 Minuten pro Redebeitrag zu machen. Das heißt, wir geben euch dann ein Zeichen, wenn die 2 Minuten erreicht sind, dass ihr das so ein bisschen im Hinterkopf habt. Genau. Also vielen Dank. Ich habe auch wirklich eher eine Frage, ob du es einfach noch ein bisschen erläutern kannst. Vielleicht kannst du ein paar konkrete Beispiele sagen, für zumindest so anreißen, was du jetzt sagen würdest, was man lernen kann. Also ein bisschen wie, vielleicht nicht genauso plump wie das, was du kritisiert hast, aber so ein bisschen konkreter. Ich habe den Mittelteil deiner Frage, kannst du das einfach nochmal wiederholen? Das ist ein bisschen schlecht angekommen bei mir akustisch, ich glaube, weil ich hinter den Lautsprechern sitze. Ja, ich wollte nur fragen, ob du noch mal ein bisschen konkreter sagen könntest, was man jetzt genau, oder was so Punkte wären, an denen du weiterdenken würdest, was man konkret lernen könnte aus der Beschäftigung. Weil du hast ja jetzt eigentlich vor allem gesagt, was man alles nicht daraus lernen kann. Zwei Teile die Antwort. Also zum einen sage ich ja gerade, naja, so direkt aus der realsozialistischen Geschichte lernen, dagegen würde ich mich verwehren. Ich glaube, die Beschäftigung mit der realsozialistischen Geschichte bildet. Das ist was anderes. Also ich kann ja, keine Ahnung, ich kann mathematische Formeln auswendig lernen und wenn ich die gelernt habe, kann ich die anwenden und ich habe von Mathematik überhaupt keine Ahnung, aber meiner Fantasie nach mit jedem beliebigen Wert. Und das geht halt mit dem Realsozialismus nicht. Was ich, und ich verstehe deine Frage jetzt mal so, dass ich natürlich das, was macht denn jetzt eigentlich das Bildende aus an der Beschäftigung mit dem Realsozialismus, dass ich das ein bisschen ausführen soll. Beispielsweise kann man, und das ist auch in der Literatur ja auch in der Literatur schon, sogar schon der 20er Jahre und dann auch später nach dem Zweiten Weltkrieg auch im Realsozialismus selbst diskutiert worden, dass wenn man sich Debatten und Kämpfe innerhalb des Realsozialismus anguckt, man feststellen kann, dass auch diese dicken Anführungszeichen Übergangsgesellschaften ganz eigene Interessenskonstellationen schaffen, auch Interessensgegensätze schaffen. Ich weiß nicht, ob man das aus dem Begriff des Kommunismus oder so einfach so ableiten kann. Also könnte man vielleicht, ist eine müßige Fragestellung, sondern da kann man einfach sehen, wahr, da gibt es plötzlich Eigeninteressen bestimmter Berufsgruppen, da gibt es plötzlich Eigeninteressen von Kadern der Verwaltung, da gibt es Eigeninteressen von Parteigliederungen gegenüber ökonomischen Gliederungen und all sowas. Und daraus kann man lernen, nicht was man unbedingt dagegen tun kann. Da würde ich sofort wieder sagen, ja, muss man mal gucken, ob die Gegenmittel, abgesehen davon, dass die Gegenmittel, glaube ich, nie so erfolgreich waren, aber also jetzt so gegen hegemoniale Interessen vor allen Dingen, sonst, also was man lernen kann, ist A, man muss offensichtlich diese Interessensgegensätze auch nach Aufhebung kapitalistischer Interessensgegensätze im Bewusstsein haben, wenn man sich irgendwie um Organisierung von Gesellschaft in kommunistischer Richtung Gedanken macht. Und man kann sehen, ja, dann gibt es, und das ist erstmal nichts Schlechtes, also Interessensgegensätze sind per se nichts Böses, meiner Ansicht nach, aber wenn man so die Schriften vor der Revolution sich anguckt, würde ich mal sagen, also auch bei Lenin, ist diese Überlegung so ein bisschen downgegradet, etwas Neudeutsch geredet. Und man kann auch feststellen, einige dieser Interessen sind, genauso wie es auch für bestimmte Interessen hier im Kapitalismus gilt, besser organisierbar als andere und hegemonial gegenüber anderen Einzelinteressen. Das ist ein Problem, mit dem muss man umgehen. Das heißt, vielleicht kann ich so konkretisieren. Ich glaube, was man daran schärfen kann, an der Beschäftigung mit dem Realsozialismus, ist vor allen Dingen ein Problembewusstsein und nicht so sehr einen Lösungsleitfaden. Und das wirklich auf allen möglichen Ebenen, ökonomisch, politisch, ja, vielleicht sogar technisch, wenn es um die Frage geht, was für Technologien braucht man eigentlich für eine Planung und oh. Problembewusstsein, das kann man daran wirklich lernen. Das ist aber ein anderes Lernen als das, was ich hier aus den Zitaten gezogen habe. Da schließt sich für mich gleich die Frage an, was ist dieses Problembewusstsein? Weil was, also ich hatte mir von dem Vortrag schon auch das gewünscht, weil mir kam es eher so vor, also ich gehe politisch eigentlich in weiten Teilen mit, was du gesagt hast, aber mir schien es doch eher so, als würdest du uns hier die Zunft des Historikers erklären. Und dass man sozusagen nicht von so kleinteiligen Ereignissen rein von der Empirie auf große geschichtliche Tendenzen schließen sollte. Aber ich denke doch auch trotzdem, dass der Historiker sowas wie ein Theoriegebäude oder einen begrifflichen Apparat immer an sein Material ansetzt. Und jetzt hattest du davon gesprochen, dass es sowas wie ein Problembewusstsein gibt. Was ist dieses Problembewusstsein? Ja, sage ich jetzt gleich, dass ich die Frage nicht beantworten kann? Nee, ich versuche es erstmal. Vor allen Dingen kann man, glaube ich, und zwar gerade anhand von Bewegungen, also was anderes wäre es, ist ja auch die Frage, was ist eigentlich Realsozialismus? Also wir reden ja hier zum Beispiel nicht über den Spanischen Bürgerkrieg und die Befreiungsversuche in Katalonien oder sowas. Vielleicht sähe es dann auch mal anders aus. Aber wenn man sich jetzt so den RGW-Raum anguckt, hat man es ja mit einer politischen, ökonomischen Organisationsform zu tun, die gerade das Regelhafte, das Gesetzmäßige ganz stark in den Mittelpunkt stellt, natürlich auch aus legitimatorischen Gründen. Und Problembewusstsein heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich einen Punkt nennen sollte, Widerständigkeit des Materials, also des tatsächlich des stofflichen Materials, der Menschen, die da sind und dementsprechend die Notwendigkeit, strukturelle Flexibilität zu garantieren und Abweichung einzuplanen und in gewisser Weise auch zu affirmieren. Und das ist deshalb Problembewusstsein, weil dementsprechend, wenn man auch sowas wie Planung, daran würde ich festhalten, also dass Planung eine vernünftige Sache ist, ist jetzt hier nicht unser Thema, aber sondern eher dann bei Hannes Gieser, nehme ich mal an, dass es ja schön wäre, na, weiß ich gar nicht, wäre auch inhuman, aber dass es zumindest dem nackten Begriff vielleicht besser entsprechen würde, man könnte tatsächlich von dem Interesse der Arbeiterklasse sprechen. Man könnte von den Aufgaben, keine Ahnung was, einer Gewerkschaft in einem Betrieb sprechen und so. Und das historische Material zeigt aber, da gibt es eine Diversität. Da gibt es anhand von Besonderheiten, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, Interessensabweichung, vielleicht auch einfach, das ist ja auch was, vielleicht auch einfach Abweichung im Wollen. Das muss ja gar nicht alles zwingend objektiv interessensgebunden sein. So. Und das macht Planen schwieriger. Das macht sowas wie Repräsentanz schwieriger. Das gilt ja jetzt nicht nur für die Planwirtschaft, sondern auch, was weiß ich was, wenn man so sich Fragen stellt wie, ist eigentlich ein Bürgerrat eine sinnvolle Sache? Und dann sagen Linke, ja doch, Bürgerrat ist super, wenn alle gesellschaftlichen Gruppen also quantitativ auch nicht repräsentiert sind. Und dann müssen halt die, keine Ahnung was, Migrantinnen für Migranten sprechen und Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung. So, weil man sagt, naja, ich kann das so gar nicht clustern, sondern Leute haben eine Widerständigkeit, die lassen sich gar nicht so dem Begriff nach in große Linien einordnen, ist eben, oder muss ich zumindest die Frage beantworten, will ich das bekämpfen, gewaltsam niederdrücken, oder will ich sagen, ich will eine Gesellschaft, die das affirmiert. So, das würde ich zum Beispiel sagen, ist Problembewusstsein. Ich weiß nicht, ob dir das theoretisch genug war. Hi. Ich wollte nochmal auf die historischen Umstände eingehen, zu denen du gesagt hast, dass die sich entweder, also dass sie sich so in der Kombination nicht nochmal wiederholen oder vielleicht manche doch. Genau, und ob du da vielleicht ein paar historische Umstände, die besonders wichtig waren oder so, mal sagen könntest, von denen du denkst, dass sie so zu der Entwicklung der Realität in der Sowjetunion und der DDR geführt haben. Also zur Sowjetunion hatte ich ja eben schon was gesagt. Nehmen wir mal die DDR. Also jetzt mal wirklich ökonomisch hard stuff. Auch da, da sind wir auch wieder bei der Widerspenstigkeit des Materials, haben die ja ein Gebiet übernommen, das war nicht, wie soll ich sagen, das war ja nicht am Modellbaukasten konzipiert, sondern da gab es ja vorher schon eine Ökonomie und eine Bevölkerung. Und das hatte zum Beispiel die Konsequenz, dass Handelswege und Austauschbeziehungen im Gebiet der heutigen DDR sich großenteils auf Gebiete bezogen, die beispielsweise Schlesien oder so, auch die Gebiete, die dann an Polen gegangen sind, die jetzt nicht mehr zu Deutschland gehörten, auch nicht zur DDR gehörten. Das heißt, es war natürlich eine besondere Schwierigkeit, dass man dafür Ersatz schaffen musste. Beispiel, das ich auch schon häufiger, jetzt nicht heute Abend, aber häufiger genannt habe, Überseehafen. Braucht man einen Überseehafen? Die Ökonomen der DDR haben die Entscheidung getroffen, ja, brauchen wir, weil bestimmte Güter nur so ökonomisch aufs Gebiet der DDR zu bringen sind. Problem, es gab auf dem Gebiet der DDR keinen Überseehafen. Das war vorher nicht so ein Problem, weil die nordwestliche DDR relativ nah an Hamburg lag. Die weiter östlich liegenden Gebiete, also ich schätze mal, dass da viel über Stettin vorher kam, vielleicht sogar auch über Danzig, also über andere Häfen. Das war aber jetzt so nicht mehr möglich. Muss man mit einem enormen ökonomischen Aufwand einen neuen Überseehafen bauen. Und das hat natürlich, wenn es um Verteilungskämpfe geht, also selbst wenn man sich eine DDR gedacht hätte, bei der mehr gefragt worden wäre, was wollen denn die einfachen Arbeiterinnen und Arbeiter, sind das natürlich Bedingungen, die ganz stark einwirken auf Verteilungskämpfe, auf Interessensauseinandersetzungen und so weiter. Bezug auf die DDR hatte ich eben auch schon erwähnt. Die Bolschewiki konnten sich ja immer noch, ich weiß nicht, ob einbilden oder darauf verlassen, das ist auch schon schwierig genug, dass vielleicht sie selbst nicht die Mehrheit der zaristischen Bevölkerung hinter sich hatten, aber dass doch zumindest verwandte politische Positionen, also wenn man jetzt die Menschewiki dazu nimmt, wenn man die Partei der Sozialrevolutionäre, zumindest die linken Sozialrevolutionäre dazu gibt, dass zumindest ein doch relevanter Anteil der Bevölkerung Konzepten, sozialistischen Konzepten wohlwollend gegenüberstand, so vielleicht. Noch nicht mal diese Erwartung konnten ja die neuen Herrscher der DDR nach 1945 haben. Also weil, ja, also klar, es waren ein paar im Untergrund vielleicht geblieben oder in einer stillen Emigration, aber der weit, weit überwiegende Anteil der Bevölkerung war, und insbesondere natürlich die Jungen, die im Nationalsozialismus aufgewachsen waren erstmal, oder konnte man zumindest vermuten, dass der Anteil der Antikommunisten da relativ groß ist. Oder zumindest der, vielleicht muss man nicht mal Antikommunisten sagen, sondern der Skeptiker. So. Was heißt das nun für die Frage, wie offen ein Parteikonzept oder auch vielleicht im Detail so eine Frage wie Hafen oder nicht Hafen, wie offen ich das diskutiere? Sage ich, egal, was die Leute mitbringen biografisch, ich nehme die trotzdem mit rein? Sage ich, ja, Demokratie ist schon wichtig, aber nur die, die vorher erklärt haben, sie unterstützen unsere Sache? Also da will ich nur, ich will jetzt die SED überhaupt nicht verteidigen. Nicht? Also das sind Leute, die schon, also um das mal auch mal meine Position vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen als jetzt in dem Vortrag, die meiner Einschätzung nach schon ein Bild von Ordnung und Unterordnung verkörpert haben, das sich meiner Einschätzung nach mit dem, was ich unter Freiheit, gesellschaftlicher Freiheit verstehe, mächtig beißt. Also ich will da gar nicht so, aber selbst wenn man das so kritisch sieht, muss man doch, sobald man über mögliche reale gesellschaftliche Alternativen diskutiert, auch die einschränkenden Bedingungen ernst nehmen, unter denen die standen. Und wie gesagt, das will ich nochmal stark machen, wenn man dann sagt, okay, dann darf man eben unter solchen Bedingungen keine Revolution machen, ist eine legitime Position. Aber da muss man auch die Eier haben, ich meine das jetzt nicht genderspezifisch, dann muss man auch die Eier haben zu sagen, ja, dafür bin ich auch bereit, eine weitere Fortdauer zum Beispiel des Kapitalismus zu akzeptieren. Okay. Aber eins von beiden muss man schon tun. Also dann zu sagen, nö, also da hätte ich nicht mitgemacht. Aber wenn es nach mir ging, würde ich auch den Kapitalismus abschaffen. Also da bin ich moralisch auf alle Fälle Teflon beschichtet. Ist irgendwie ein bisschen eine komische Position. Ich glaube, es ist vielleicht weniger eine Frage als nochmal... ja, vielleicht nochmal ein Statement zu den Hierarchien vielleicht. Ich habe mich nur gefragt, also klar geht die Gewalt nicht von hierarchischen Linken gegenüber in der Welt aus, sondern vom Kapitalismus, dem würde ich zustimmen, aber sie geht auch innerhalb unserer Strukturen von hierarchischen Linken gegenüber anderen Linken aus, auch könnte ich, also würde ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus dem, was jetzige linke Erfahrungen sind, dass in hierarchischen Strukturen vor allem irgendwie auch mehr Gewalt gegenüber der eigenen Struktur herrscht. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, ob das nicht das, was du meintest mit diesen Interessengegensätzen, wenn man die hat und wenn sich dann hierarchische Gruppen bilden sozusagen, die ihre Interessen durchsetzen können, eben weil sie Machtpositionen vertreten, wie das dann mit der fehlenden Flexibilität zusammenhängt vielleicht auch und ob da nicht vielleicht kannst du den letzten Satz nochmal, wie das mit der fehlenden Flexibilität, die du vorhin schon mal angesprochen hattest, sich vielleicht auch umzustellen oder auf verschiedene Änderungen einzugehen, ob das nicht vielleicht auch zusammenhängt und ob vielleicht nicht da auch ein Teil der Hund begraben liegt vielleicht einfach und ja, das wollte ich nochmal sagen und Schöner Punkt. Also will ich auch nochmal betonen, mein Thema war nicht Hierarchien sind super, ne? Sondern, und ich glaube, das, was ich will, kann ich auch an dem Punkt, den du genannt hast, deutlich machen. Ich erlebe das ganz oder habe das ganz genauso erlebt wie du. Also, dass Menschen in linken Strukturen eine ganze Menge einstecken und das hat dann ganz oft viel mit Hierarchien zu tun. Aber, was ist die Konsequenz daraus? Also, meiner Erfahrung nach, sind das nämlich zumindest jetzt in unseren Kontexten hier, der letzten, weiß ich was, also ich glaube, beurteilen aus eigenem Miterleben kann ich das seit, weiß ich was, 35 Jahren oder sowas, sind das vor allen Dingen informelle Hierarchien. Ist jetzt die Konsequenz, dass ich sage, okay, da muss ich noch stärker auf absolute Hierarchiefreiheit pochen? Oder ist die Konsequenz, dass ich sage, da muss ich auf formelle Hierarchien pochen, damit immerhin die Leute, also damit ich gegenüber den informellen Gegengewicht habe und damit die Leute, die in Funktionsstellen sind, Rechenschaft ablegen müssen, abgewählt werden können. Ich will das jetzt gar nicht entscheiden, aber zumindest ist eine Position, die sagt, ja, ich lerne daraus, jede Hierarchie abzulehnen, klopf auf Holz, das wird bestimmt in meiner nächsten Kleingruppe auf alle Fälle klappen, dass ich die Position, wie soll ich das mal sagen, nicht ganz ernst nehmen kann, wenn nicht zumindest die andere mögliche Lehre zumindest mitreflektiert. Wie man sich dann entscheidet, okay, muss man sehen. Und hängt wahrscheinlich dann auch von der ganz konkreten historischen Situation ab oder sozialen Situation. Jetzt geht's. Ja, du hast sozusagen die Differenziertheit von Geschichte erwähnt, als Hintergrund auch für die Fragestellung nach der Differenziertheit der Interessenbedürfnisse sich überhaupt mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Meine Frage zielt aber darauf hin, dass du völlig unerwähnt hast, sondern immer sozusagen das als Selbstverständlichkeit behandelt hast, wenn du vom real existierenden Sozialismus gesprochen hast oder Realsozialismus. Was ist denn das Sozialistische am Realsozialismus? Darüber müsste man doch eigentlich sprechen, davon müsste man einen Begriff haben. Ich sage mal, Rudi Dutschke hat gesagt, am real existierenden Sozialismus ist alles real, nur nicht der Sozialismus. Gegenposition. Damit hat er nicht Staatskapitalismus gesagt, aber er hat erstmal eine Verneinung gesagt. Und ich glaube, ohne die Definition und das laute Aussprechen, was wir darüber denken, was daran sozialistisch war oder auch nicht sozialistisch und wie denn die Zukunft aussehen soll, ohne das können wir auch die Fragen der Emanzipation in der Gegenwart und Zukunft nicht stellen. Also ich glaube, von daher müssten wir auch versuchen, wieder Begriffe theoretisch zu denken, theoretisch zu diskutieren, was wir lange Zeit nicht gemacht haben. Also auf dieser Ebene. Ja, danke. Ich sehe das komplett anders. Nein, ich kann deinen Punkt, also das habe ich nur so gesagt für den Plot-Twist. Erstmal übernehme ich den Begriff Realsozialismus von den Realsozialisten. Die haben erstmal gesagt, also ich sehe es selbst als, das ist ja schon wieder ein Scherz, als historische Bewegung, wenn man so will. Die haben gesagt, sie haben einen real existierenden Sozialismus. Jetzt kann man sich das angucken und sagen, okay, ich würde da alles anders machen. Und ich bin, gut, ich würde mich auch nicht als Sozialisten oder als Kommunisten bezeichnen, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht das Entscheidende hier. Aber die nächste Frage, und die ist mir wichtig, ist dann, wie sind die denn da hingekommen, wo sie gelandet sind? Und was ich ganz fatal finde, ist zu sagen, naja, weil dann das Ergebnis nicht so war, wie ich in der Definition, das ist das Problem, was ich mit Definitionen habe, nicht dem entspricht, was in meiner Definition Sozialismus ausmacht, bin ich die Sache los. Ich würde sagen, wenn ich mir Diskussionen sowohl in der Sozialdemokratie des Deutschen Reiches, aber dann vor dem Ersten Weltkrieg, also jetzt so spätes 19. Jahrhundert, Jahrhundertwende, Revisionismusstreit und so weiter angucke, wenn ich mir Diskussionen zwischen den späteren Menschewiki und den Bolschewiki angucke, wenn ich mir auch ökonomische Debatten in der frühen Sowjetunion angucke, also in der ersten Hälfte der 20er Jahre, würde ich sagen, das hat mit dem, was ich will, eine ganze Menge zu tun. Nur, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, die jetzt zu einer Gesellschaft geführt haben, die ganz anders ist, als die, die ich mir wünschen würde. Jetzt ganz individuell. Aber ich finde es, und das ist auch, da würde ich auch wieder sagen, das ist auch ein kreatives Element, da würde ich sagen, es ist aber produktiver, wenn ich sage, okay, ich lerne für mich daraus, dass man augenscheinlich mit richtigen, zumindest weitgehend richtigen Kritiken am Kapitalismus und mit viel gutem Willen völlig gegen die Wand laufen kann und viel Verbrecherisches in die Welt bringen. Und das ist etwas, was ich bei dem, was ich politisch tue, berücksichtigen muss. Scheint mir produktiver zu sein, als zu sagen, naja, Gulag, Hungersnot in der Ukraine, der Afghanistan-Krieg, keine Ahnung was, die Toten an der Mauer, die sind ja alle nicht von Sozialisten verursacht worden, oder? War das Sozialismus? Also von daher, ehrlich gesagt, geht mich das überhaupt nichts an. Und das finde ich fatal. Also das ist sowohl, und damit ist jetzt keine Kritik an dir, rede nur von mir, das ist sowohl unehrlich als auch, glaube ich, bezogen auf Agitation und Propaganda fatal, weil außer definitionsgeschulten MarxistInnen da draußen alle Leute genau diese Assoziation machen und wir darauf Antworten haben müssen. Hallo. Ich würde gerne den letzten Punkt stärken, in der Hinsicht, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass wenn wir uns die Frage nur stellen, was ist denn überhaupt wirklich sozialistisch-kommunistisch am Realsozialismus, wir uns gerne davon entfernen, was die eigentliche Kritik sein soll. Das heißt, es ist eine Form von Schuldabwehr in einem sozialistischen Sinne. Dann bin ich wiederum sehr bei dir, was ich sehr gut fand, am Ende eine kritisch-materialistisch-historische Sichtweise zu haben und am Ende ins historische Material zu gehen und es wie Kursch zu machen, dass man sagt, wir müssen selbst die marxistische Bewegung, den Marxismus historisch-materialistisch analysieren, das gilt genauso auch für den Realsozialismus. Und damit will ich zu einem Punkt kommen, den du angesprochen hast bezüglich des Begriffes des Staatskapitalismus. Inwieweit würdest du, du fandest ihn ja scheinbar im Vortrag recht attraktiv, aber auch gleichzeitig im Widerspruch, überhaupt den Begriff des Staatskapitalismus auf den Realsozialismus anwenden? Zudem auch vor dem theoretischen Hintergrund, also meines Erachtens sehr eng mit Pollock verknüpft, also in Bezug auf eine Nationalsozialismusanalyse, in Bezug auf eine Widerspruchsfreiheit. Und ist das überhaupt anzuwenden oder, so meine These, auch nur These, ich habe auch keine Belege, müssen wir nicht eigentlich den real existierenden weltökonomischen Zusammenhang analysieren, also auch in Bezug der Blockkonfrontation, wenn wir eine Kritik des kapitalistischen Weltsystems wie auch des real existierenden Kommunismus und Sozialismus formulieren wollen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Frage war. Das eine Frage? Also ich kann dir zustimmen. Also nur um das kurz anzudeuten. Ich glaube auch, also selbst beim Nationalsozialismus ist ja auch eine interessante Debatte. Wo fängt eigentlich, also kann es eigentlich möglich sein, dass ein Faschismus irgendwann nicht mehr als Kapitalismus zu bezeichnen ist? Also um kurz um die Argumente zu nennen, es gibt ja gute Gründe, warum man bezogen auf Kapitalismus zum Beispiel die wahre Arbeitskraft als Ware, als ganz zentral ansieht. Auch die Frage Herstellung von Produktionspreisen, also jetzt in marxischen Termini, setzt eine Konkurrenz zwischen den Sphären voraus. Wie ist es, wenn der Staat da ganz stark dirigistisch eingreift? Also es ist, also könnte es sein, dass es da auch so Übergangsbereiche gibt. Aber auf jeden Fall würde ich auch sagen, dass es Modelle von Staatskapitalismus gibt, insbesondere von Kapitalismus, würde ich sagen, mit vielleicht einem hohen Staatsanteil, vor allen Dingen ohne sowas wie parlamentarische Monarchie, parlamentarische Demokratie, die aber viel weiter am Kapitalismus sozusagen dran sind, als es der Realsozialismus war. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass Geld insofern, als es nicht Anrecht auf gesellschaftlichen Reichtum im strengen Sinne war im Realsozialismus, also auch nicht die Möglichkeit gab, beispielsweise dadurch Produktionsvermögen zu erwerben, dass auch Konkurrenz sowohl innerhalb der wahren Arbeitskraft als auch zwischen den verschiedenen produktiven Anbietern es praktisch nicht gab. Also es gibt so viele Unterschiede zwischen Realsozialismus und Kapitalismus, dass ich den Begriff eher fehlgeleitet finde und da gar nicht so weit mitgehe, wie das vielleicht jetzt in dem Vortrag rübergekommen ist. Warum ich gesagt habe, dass da trotzdem irgendwo was dran ist, ist, dass in den Beziehungen, insbesondere zwischen Planbehörden und den einzelnen Produzierenden, also Kombinaten, VEB und so weiter, ganz klar der Einfluss des kapitalistischen Weltmarkts wahrzunehmen war. Also sowohl der Produktion für den Weltmarkt als auch angewiesen sein auf Bezug von Dingen aus dem kapitalistischen Weltmarkt. Und das heißt natürlich, dass man, anders als man das, glaube ich, sinnvollerweise in einer wirklichen Planwirtschaft machen würde, viele Dinge gar nicht der politischen Entscheidung überlassen konnte, sondern so bestimmte Modelle von Effizienz beispielsweise, auch anders als Marx das zum Beispiel formuliert hat, im Unterschied, was ist eigentlich Arbeitsersparnis im Kapitalismus und was ist Arbeitsersparnis im Sozialismus? Ne, Unterschied Arbeit allgemein, bezahlte Arbeit, wem das was sagt. Auch da mussten die Realsozialisten, also die Planbehörden, sich teilweise so verhalten, aber es ist wirklich nur dieser Ausschnitt, wie ein kalkulierender Kapitalist. Das macht aber noch nicht das System zu einem kapitalistischen System. Das ist widersinnig. Also, und zwar gerade in einem ganz wichtigen Punkt. Ich finde ja den Begriff des automatischen Subjekts extrem wichtig, wenn man Kapitalismus analysiert. Das heißt also, diese ganzen Mechanismen, die auch eine Stabilität, oder eine Stabilität ist bezogen auf Kapitalismus, ein komisches Wort, also die ein immer wieder Einschwenken auf einen Wachstumspfad sozusagen sicherstellen, krisenhaft natürlich und mit ganz vielen Leichen am Straßenrand, aber all diese Mechanismen, die den Kapitalismus ausmachen, hat es ja im Realsozialismus nicht gegeben. Also warum man dann nur diesen Punkt rausnimmt und sagt, okay, das nenne ich jetzt Kapitalismus und setze da einen Staat davor, leuchtet mir nicht ein. Und da hast du völlig recht, genau, nur über eine Analyse des Komplettsystems. Also was für Institutionen hat man im Realsozialismus und wie müssen die sich nach außen verhalten, marktmäßig, kriegt man, glaube ich, eine Vorstellung davon, was dieses System dann auch im Inneren ausgemacht hat. Aber wie gesagt, das ist jetzt eigentlich ein Vorgriff auf den Ökonomieteil, glaube ich. Also für eine Frage wäre noch Zeit, wenn noch jemand möchte. Ah ja. Danke. Also ich fand trotzdem die Frage gut, die gestellt wurde, was jetzt eigentlich das Sozialistische ist. Und ich glaube, man kommt nicht so richtig umhin, das ein bisschen näher zu fassen und nicht einfach dabei stehen zu bleiben, was Leute über sich selbst sagen. Weil wenn ich jetzt über mich selbst sagen würde, ich bin ein Hund, würdest du es ja auch nicht ernst nehmen. Aber da nimmt man es ja erstmal ernst. Und das setzt aber voraus, dass man zumindest irgendeine Ähnlichkeit ja sieht zwischen dem eigenen Verständnis und dem, was die Leute selbst für Verständnis von dem Begriff auch verwenden oder so. Oder es muss ja irgendwelche weiteren Hinweise darauf geben, dass es erstmal Sinn macht zu denken, ja, es ist irgendeine Art von Sozialismus. Und ja, genau. Und ich denke, dann ist vielleicht noch eine Frage, geht es da eben nur darum, ob kapitalistische Kategorien, also ökonomische Geltung haben oder nicht? Oder muss man diesen Sozialismusbegriff auch, hat ja auch eine politische Dimension, nämlich sowas wie Selbstregierung oder ja, also von einer Gesellschaft. Oder ist es eben nur so, es gibt keine Ware, es gibt keine Konkurrenz, es gibt kein Geld und so weiter. Und wenn es das alles nicht gibt, dann ist es halt auch so ein despotisches Regime, vielleicht Sozialismus. Also und ich glaube, da wäre es vielleicht schon auch für die eigene Propaganda und Agitation, von der du auch gesprochen hast, dann wichtig, irgendwie so ein bisschen den Sozialismusbegriff dann zu schärfen. Ja. Ich sehe schon, ich komme nicht darum herum, da doch mehr zu sagen, obwohl ich da eigentlich gar keine Lust zu habe. Also deshalb, weil ich weiß gar nicht, habe ich bisher was darüber gesagt, ob ich finde, dass die DDR sozialistisch war? Ich glaube nicht. Und das hat natürlich einen Grund. Also, und deshalb bin ich ja ausgewichen vielleicht auch, aber du lässt mich nicht, auf diese historische Betrachtung, ne? Dass ich gesagt habe, naja, die kommen aus einer sozialistischen Bewegung, das ist eigentlich für mich das Interessante. Ich glaube aber, ich kann das notgedrungen noch ein bisschen ausführen, ich glaube, dass man wenn man Kapitalismus beerben will und sagt, also auch da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, es kann ja auch wieder komplett, und sei es aufgrund von irgendwelchen Naturkatastrophen, Seuchen, es könnte ja auch in was anderes, in Barbarei zerfallen, so. Aber wenn man das wirklich sinnvoll politisch gezielt tut, kommt man meiner Ansicht nach um Planökonomie nicht drum rum. Da hätte man schon mal eine Gemeinsamkeit. Gleichzeitig meine ich, dass ein ganz wichtiges Element von Kapitalismuskritik, abgesehen von materiellem Elend, tatsächlich die Unfreiheit, also sowohl die Unfreiheit gegenüber dem automatischen Subjekt der Kapitalverwertung, als auch die Unfreiheit gegenüber den kapitalistischen Eliten darstellt. So, wenn man wenn man dann sagt, naja, dann müsste eine sinnvolle Alternative zum Kapitalismus ja diese doppelte Unfreiheit so beseitigen, dass sie tatsächlich die Artikulation und Realisation von Interessen möglichst aller gewährleistet. Und dafür braucht man einen politischen Prozess, in dem das organisiert wird. Und wenn man dann sich in den Realsozialismus anguckt, kann man relativ schnell sagen, diesem Maßstab wird ja nicht gerecht, meiner Ansicht nach. Also, und ich habe ja am Anfang schon gesagt, selbst dem Begriff des demokratischen Zentralismus ist ja das, was sie gemacht haben, nicht gerecht geworden. Also da steht ja nicht, dass alle Leute, die vom ZK ins Politbüro aufsteigen wollen, dass die nur dazu kooptiert werden. Das ist ja nicht das Konzept des demokratischen Zentralismus. Also selbst den realsozialistischen Maßstäben sind ja nicht gerecht. So, und jetzt irgendwie weitergehenden humanistischen schon mal gar nicht. Okay, und was heißt denn das jetzt? Also wenn ihr mich jetzt mit sozusagen vorgehaltener Waffe zwingen würdet, okay, jetzt hast du eine Planökonomie, ist irgendwie sozialistisch. Du hast aber nicht das, was du als Kommunist unter einem demokratischen Prozess verstehst, ist nicht sozialistisch. Welches von beiden zählt nun mehr? Ganz im Ernst. Also soll ich dann sagen, ja, es steht 1-1, scheint mir unentschieden auszugehen. Oder soll ich sagen, nee, also von bisher nur zwei abstrakten Kriterien, finde ich, sollten zwei erfüllt sein. Also nee, war kein Sozialismus. Keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich mich, wenn ihr mich wirklich sonst haut, für Letzteres entscheiden. Aber ganz im Ernst, ich halte die Frage nicht für entscheidend. Mit all dem, was ich vorweg gesagt habe, natürlich nur. Ja. Dann würde ich die Diskussion damit jetzt erstmal schließen. Also diese Frage, die jetzt in der Diskussion häufiger aufgetaucht ist, nach so Bestimmungen von Sozialismus und wie sich das zum ökonomischen System der DDR verhält, das wird morgen auf jeden Fall in den Workshops eine Rolle spielen. Erstmal vielen Dank dir für den Vortrag. Vielen Dank für die Einladung.